gehst auf, halt die Backen, geh raus, lebst aus, Haze haut auf die Kacke. Bau eine Neide und wir schauen, was so abgeht. Wenn der Haze rappt da draußen, dann laut durch die Nacht bebt. Wenn man was schläft, wenn man nicht weiß, ob man was Echtes sieht. Und wenn der Wind pfeifend um die Ecke schießt, hörst du die Melodie, merkst du, wie Lemon riecht. Homie, ich will heiß, roche Kerosin, wer wollt sie? Ich will alles und nicht viel, Homes. Karlsruhe, Stiefsohn, Weed Smoke, hart auf dem Beat flown. Kripo, man sieht euch, scheiß drauf, bleib locker. Einfach weil ich Bock auf Stepan Zweig verteile Tockers. Und ich schreibe keine Zeile für euch, Opfer, wenn dann gegen. Und danach ist erstmal Stopp, es ist geregelt. Wer wettet dagegen? Es gibt nichts zu bereden. Denn das Geschotter, das geflohen sitzt daneben. Hier draußen ist es kalt, das Blut ist am Gefrieren. Man sieht überall Gewalt, also was such ich dann noch hier? Hier draußen ist es kalt, mein Blut tropft aufs Papier. Ich versuch das Glück zu fangen, also versuch ich es. Sag ich, was hat jemand anders für dich übrig? Leider ist es üblich, ja, lackert jemand anders für dich übrig. Du bekommst weniger als Standard für gewöhnlich. Denn glaub mir, hier ist Kunde alles andere als König. Ich kenn es, ich kann es, doch ich mach es nicht gern. Sieh her, die Flasche ist voll und die Taschen sind leer. Hinterher ist die Flasche leer, die Taschen sind voll. Du hast zu viel, ich hab zu wenig, also mach ich's, was soll's. Zu viele von ihnen haben mit Schwachsinn Erfolg. Und ich passe in die Rolle, denn ich mach, was ihr wollt. Auf der Straße hab ich quasi schon Gold, sei mal ehrlich. Ich bring die Mucke ran und keiner hier beschwert sich. Fertig, man macht es so, wie man's immer macht. Pappe, Lila, Silber, Matt, Bratte, ich geb dir einen Schatz. Pump den Beat durch diese Stadt, die ich lieb und die ich hasse. Moradite, das Monster aus der Tiefe ist erwacht. Hier draußen ist es kalt, das Blut ist am Gefrieren. Man sieht überall Gewalt an.